Also, das ist sehr laut. Ne? Ja, okay. Ja. Okay, gut, ich schwör zweimal. Auf jeden Fall hat er mal in seinem Leben Bassisten getroffen in seiner frühen Zeit als knapp nicht mehr Jugendlicher. Da hat der Bassist doch tatsächlich seine Mechaniken festgelötet, damit der Bass sich nicht mehr verstimmt. Ja, er dachte, der hätte da eine super kluge Idee, damit der Bass sich nicht beim Transportieren verstimmt. Pepe sagte gerade, willkommen bei der Affen-Jam. Genau. Also vorab. So, Flause, ich brauche jetzt mal ein bisschen Input. Wie viel Session ist das? Weil ich war ja mal ein paar nicht dabei. Das wird jetzt die 33. Darfst du doch nicht sagen im Mikrofon. Mando, machst du die ganze Moderation kaputt. Mach du weiter. Okay. Wir teilen uns heute die Moderation, ne? Geht schon richtig gut los. Ja. So, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Tommy Black in Verspätung, in Vertretung. Der Tommy liegt zu Hause mit Ebola, er hat sich entschuldigen lassen. Wir haben gedacht, okay, es ist wirklich gut, wenn er in diesem Fall, in diesem speziellen Fall zu Hause bleibt. Dummerweise ist natürlich jetzt die Session für alle Zeiten im Arsch, weil wir jetzt eine Woche Verschiebung haben. Ich war immer dagegen. Ich habe immer gedacht, wir müssen die heiligen Messetermine einhalten. Jedenfalls werden wir sehen und hören, was wir davon haben. Ich bin allerdings zuversichtlich, da ich ja jetzt in der Anfangsformation nicht dabei sein kann, kann das nur eine sehr gute Viertelstunde werden. Wir haben auch einen neuen Drummer, das ist der Peter am Schlagzeug. Bitte mal begrüßen. Jemand, der noch nicht weiß, was auf ihn zukommt, sei, er war schon mal hier. Er hat eben noch gefragt, was spielt ihr denn für Stücke? Habe ich gesagt, du, was für eine Frage. Das wirst du gleich hören und vor allen Dingen wir auch. Wir wissen es einfach nicht, aber das hat er, glaube ich, jetzt geschnallt. Jedenfalls herzlich willkommen zur 33. Hafenjam. Und hier ist sie, die erste berühmt-berüchtigte Viertelstunde. Und schön, dass ich nicht dabei bin. Dankeschön, und du machst direkt die Lampe an, das heißt, wir brauchen nicht weiterzumachen. Genau, und wir kommen direkt zur zweiten Viertelstunde, und zwar zur gefühlten Viertelstunde. Und aus. Thank you. Dankeschön. Rudi, was stellst du vor? Wollen wir einen Wechsel machen oder möchtest du... Okay. Also ich kenne die Regeln kenne ich noch nicht so ganz. Ja. Die Regel heißt, solange da oben die Lampe nicht am ersten zu spielen. Okay. Mann! Glaube ich nicht.